jetzt gibt es den wirklich ersten Podcast. Das ist nicht der erste, aber es ist die Nummer 1. Die anderen waren ja technische Tests und uralte. Und wir haben vor, Outdoor-Podcasts zu machen, direkt am Cache. Mit Hauptthema immer dem jeweiligen Cache. Und für den ersten haben wir uns einen besonderen natürlich gesucht. Alte Steine von Anagramm. Das ist GC1AY0Y. Und da wir eigentlich, ja, ich, der D-Buddy und Chibalba als mein Co-Podcaster, haben wir uns gedacht, den versuchen wir mal auf andere Art und Weise zu machen. Ja, und das haben wir uns vorgenommen und mal sehen, wie weit wir da kommen werden. Schneiden kann man ja immer noch. Jetzt muss ich das irgendwie so wegpacken, dass es nicht ausgeht während des Laufens. Keine Tastensperre? Nee. Jedenfalls wüsste ich nicht, wie die geht. Also, wie gesagt, sehr gut vorbereitet. Ich kenne das Gerät nicht so richtig, aber wir machen jetzt auch mal einen Podcast. Meine Leute müssen darauf achten, die drei Teile sind im Moment noch nicht verbunden. Ja, wie lang ist die? 8 Meter? Nein, das sind ja etwas über 2 Meter pro Element. Die müssen ein klein bisschen überlappen. Das heißt, die Leiter schafft so 6 Meter. Und ich glaube, wir hatten mal geguckt, dass der Cache in 5 Meter Höhe hängt. Ich glaube, das könnte verdammt knapp werden mal wieder. Müssen wir jetzt auch noch einen Jingle einspielen und einen weisen Spruch zu Anfang machen? Ich glaube nicht, ne? Kannst du einfach mal was singen? Ja, genau. Nee, das machen die anderen immer alle. Wir wollen ja Outdoor-Podcast machen. Da friert man, wie sich das gehört. Ja, ich so rüberlehnen hier. Ja, nicht, ich will dir hier nicht, ne? Nicht, dass das anfängt damit, dass wir schön ein paar Kratzer an deinem Auto ziehen. Oh, das ging ja schon mal ganz. Was ist denn da? So. Wie nehmen wir die? So, lass mich mal vor. Wohin müssen wir? Wir müssen eigentlich nur dem Weg folgen, glaube ich. Am besten gehen wir jetzt gleich runter auf diese Wanderwege dahinter. Ja. Ich war hier schon ewig nicht mehr. Ja, das kommt doch gut. Beim Podcasten noch schlittern. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie man dich und mich dann auf eine Lautstärke kriegt. Da unten runter, ne? Ja. Und dann gleich links. Ja, siehst du, ich erinnere mich noch dunkel. Ich muss ja wenigstens mal vorlesen, was wir hier überhaupt machen. Alte Steine von Anagramm. Was ist denn das? Das ist ein 3,5. Wieso ist denn das ein 3,5er? Ach so, ja, wenn man den mit Seil macht, ist das tatsächlich schwierig. Ja, zu genau dürfen wir es, glaube ich, nicht verraten. Ja, nee, es steht drin, ne? Also erstmal gibt es keine Lockbedingungen mehr. Zweitens steht da nur was von Klettercache. Warte, wenn wer diesen Cache suchen will, muss sich darüber klar sein, dass er eine geeignete Kletterausrüstung braucht. Naja, eine 6 Meter Leiter ist auch so eine Art geeignete Kletterausrüstung. Und muss damit umgehen können. Ja, die kann ich ausziehen. Außerdem muss er eigenverantwortlich handeln. Ja, das tun wir. Was haben wir noch? Wir sollen auch einen Blick auf die Landschaft werfen. Ja, die ist scheiße weiß. Wie sie seit 4 Wochen am Stück aussieht. Ein Seil und die üblichen Zutaten sind nötig. Wozu das denn? Da irrt das, finde ich. Scheuerschutz. Haben wir auch nicht. Seilschlingen. Na gut, Lockbedingungen gibt es nicht mehr. Die Seilschlingen hängen noch mit den ganzen Karabinern gerade an deinem Industriekletter. Ja, zu Hause. Ich glaube, ich habe sogar einen Industriekletter. Ich weiß gar nicht, was das für ein Klettergurt ist. Bin ich eigentlich zu langsam oder zu schnell? Oder? Das passt. Gut. Und am Ende ist dann bestimmt die ganze Aufnahme nichts geworden. Ja, erstmal ist das ganze Klappern drin von der Leiche. Hey, das stimmt. Das muss ich auch rausschneiden zum Teil. Ich werd da mal wild drin rumschneiden. So, jetzt wird das auch noch dunkel, ne? Super Idee. Eigentlich wollte ich schon fast absagen, muss ich dir gestehen. Ich habe immer noch diese Grippe, dieses Nachleiden. Pixel, habe ich gehört, liegt auch noch flach. Mit dem war ich ja freitags los. Bei Tro. Das ist von allen Seiten, dass die Leute mit ihrem geschwächten Immunsystem so langsam aufgeben. Ja. Vor dem Winter kann ich spielen. Heike hat das auch schon gekriegt. Übrigens sehr zu empfehlen in Hamburg, Troha. Ja, ein Lost Place. Du musst erst ein kleines Rätsel lösen, da kann ich dir behilflich sein. Du musst nämlich ein Schild wieder mitten in Hamburg finden, naja. Ich glaube, das ist eher wieder so ein Schutz vor Dingen, ne? Mega-Cachern. Ja, gar nicht mal so schlecht. Die mit Hammer und Meißel kommen. Aber langgegangen sind schon welche. So, jetzt müssen wir mal einmal hingucken. Die Leiter fängt selbstständig an, in den Teich zu rutschen. Also sehr schöner Cache. Hat zwar nur 3 Stationen, aber die haben es auch in sich. So, und hier wollen wir die Leiter raufstellen. Na ja, 10 cm Breite haben wir ja, ne? Also, ob du da mit dieser Leiter hinkommst, habe ich ernsthaft Bedenken. Also ins Wasser können wir sie nicht stellen, das wird nicht hoch genug. Oh. Das ist doch schön, wenn der erste Podcast gleich so ein cashmäßiger völliger Reinfall wird. Ich muss dir gestehen, ich habe sowieso schon 1-2 Wochen nicht gecasht, weil bei dem Wetter habe ich einfach keine Lust mehr. Das hat mich jetzt auch geschafft. Ja, wintertaugliche Caches suchen ist der Dark Pocket Place kein Problem. Du machst dir einfach den Filter, welche Caches in den letzten 7 Tagen im Fundlog bekommen haben. Und ja, das ist eine gute Idee, aber ich hab auch gar keine Lust los, ey. Das ist so kalt und dann im Schneefummeln da. Und letztes Mal bin ich tatsächlich schon, ich mach's kaum zugeben, echt mit Taschenmesser musste ich 2 vom Baum lösen, so festgefroren war der Pinöpel. Wollte ich das mal vor Ort aufbauen, oder? Das machen wir hier am besten. Hier ist Platz. Das ist doch echt eng. Muss ich ziehen, oder was muss ich machen? Ich habe jetzt hier einen. Soll ich an dem weiterziehen, oder was? Ach so, der wird eingehängt. Ja. Jetzt kommt vermutlich der nächste, ne? Boah, wenn 2 so eine Profis, die keine Ahnung haben, das zusammen machen, kann ja nicht viel mehr schief gehen. Das sieht aber ganz gut aus, glaube ich, ne? Ja. Oh, die ist auch ganz schön lang, ja. Ja, ich glaube, so hoch kommst du mit der Leiter nicht bis an die Schräge. Hast du? So, das ist jetzt eingehakt. Das ist sehr schön, wenn ich mich mal loslasse gleich, weil wir frieren die Finger ab. Ja? Boah. Oh, Handschuhe wären eine echt gute Idee gewesen. Vielleicht sollte ich zwischendurch mal läutern, was wir hier eigentlich machen. Von dem ganzen Geklimper kann das ja keiner hören. 6 Meter Leiter sollen jetzt reichen, um einen T5er Cache zu machen von Anagramm. Ja, und ich kann mir das nicht vorstellen, aber naja, jetzt versuche da hochzukommen. Ach, wie geil, das reicht nie. Hast du noch eine andere Leiter zu Hause? 1 Meter, schätze ich, fehlt. Ja, und da. Das wird nichts. 1 Stufe. Naja, hochgehen kann man ja, kostet ja nichts. So, die meinst du noch mit der Schiene jetzt? Ja. Der andere kommt jetzt nicht runter, ne? Weil er da gegen eine Wand drückt und so. Ich wollte gerade sagen, dann lass uns die kippen, bevor wir die. Ich habe keinen Bock, dass mir 2 so eine Teile auf den Kopf kommen. Ja, warte, müssen wir drehen. So, ich halt. So. Ja, habe ich. Hast du? So, uns fehlen etwa 1,50 Meter, schätze ich mal, bis 2 Meter. Jetzt wird es auch noch dunkel. Na gut, dann sieht man das Elend nicht so, hat natürlich auch einen Vorteil. Das heißt, wir müssten die Leiter noch auf irgendwas raufstellen, was 1 Meter hoch ist. Das haben wir aber nicht. Das haben wir aber nicht mit. Sind es wieder hoch, oder? Noch einen? Super, jetzt gehen wir auf die höchste Stufe. Bestimmt steht irgendwo in der Bedienungsanleitung, nehmen Sie niemals die höchste Stufe. Gut, dass ich der Dickere bin und unten stehe. So. Ja, muss sowieso gucken, wenn du hochsteigst, wie es dann hält. Man unterschätzt so eine Höhe doch leicht mal. Nein. Naja, vielleicht bringt das ja dem Podcast Glück, wenn der erste Cache nichts wird. Langsam. Ja. So. Okay. Super. Ich hätte doch die Kamera mitnehmen sollen. Genau, ein Stück mehr zum Wasser. Aber nicht zu weit. Subi, wenn ich hier ins Wegrutschen komme, dann müsstest du schon auf die oberste Stufe. Die Angel habe ich sogar gar nicht hinten drin. Ich habe meine Leiter habe ich mit und die Anglerhose, aber das nützt uns beides nicht so schrecklich viel. Also was Doofes. Nee, die Leiter ist echt zu kurz dafür. So ein Schicksalsschwege. Immerhin kann man den Cache mal schön beschreiben. Es ist eine wirklich sehr, sehr schöne Brücke. Der Cache ist sehr, sehr tricky befestigt. Also auch Kletterer werden sich hier sehr, sehr schwer tun. Wir sehen gar nicht so schlecht aus. Uns fehlen tatsächlich, na, ich schätze mal 1 Meter, dann würden wir rankommen. Also die Leiter hat echt 1 Meter zu wenig, sonst wird es wahrscheinlich passen. Aber der Meter, der ist halt auch zu wenig. Und da das Säckchen da oben so richtig schön fest befestigt ist, kriegen wir das auch nicht ausgehängt und später wieder aufgehängt. Tja, das ist echt doof. Ja, jetzt müssen wir statt einer 6 Meter Leiter eine 8 Meter Leiter kaufen. Die Leiter kann man da schon ganz gut hinstellen, das klappt schon. Die ist zwar sehr steil, aber da unten einer festhält, würde das wohl funktionieren, ja. Also die Leiter hochgehen kann man, das geht. Jetzt fangen wir also an, langsam abzutillen. Jetzt denken wir darüber nach, die Teleskopleiter noch unten dran zu hängen. Aber das hält nicht. Das kannst du nicht machen, die ist für das Gewicht nicht ausgelegt. Es ist einfach zu viel da oben. Das wäre auch zu gefährlich. Wenn du dich da konzentrierst, den Beutel zu heben, bist du mal ganz zack, ratzfatz hinten übergeflogen. Ja, das sollte man hier vielleicht nicht unbedingt. Zwei Leitern. Was? Zwei Leitern. Wie willst du das machen? Da sind die beide nicht für ausgerüstet. Sowohl meine Leiter ist sauschwer, als auch diese hier hat Gewicht. Diese ist sogar noch die leichtere. Das glaube ich keine gute Idee. Sehr anheimelnde Brücke. Na gut, Markus ist auch schon rübergegangen, der wiegt aber auch 30 Kilo weniger. Du musst ihn schon richtig anfassen, um die runterzukriegen. Wobei die blaue Dose nur in dem roten Säckchen hängt. Aber was nützt mir das, wenn ich die in der Hand habe? Das ist gleich ein Problem wie mit dem Baum und der Kettensäge. Ja, hier werden wir auch mit der Kettensäge Schwierigkeit kriegen. Ich habe anständige Spannbänder dabei. Welche Leiter willst du denn woran machen? Ich habe das Problem, wenn du nicht so oben drauf stehst und dann fängt die an zusammenzuklappen. Dann kommst du aber ziemlich zügig runter. Das Problem ist, dass ich die Befürchtung habe, dass bei meiner Billigleiter, wenn wir deine darauf schnallen mit Gurten, dass die wegklagelt. Wir können mal gucken, was da an Gewicht draufsteht. Gehen wir mal zum Auto. Das heißt, jetzt versuchen wir, zwei Leitern zu verbinden. Ey. Um Vaterpflichten kann man sich auch einfacher drücken. Dafür muss man nicht mit einer Leiter zusammenbrechen. Das ist selten bescheuerte Idee. Naja, okay. Nein, nein, Cash gibt's hier sowieso nicht in der Nähe. Versuchen wir es mal, was hilft's. Ich mach mal aus so lange. Ja. Kannst du noch ein paar Worte sagen, dass du noch mal gehört wurdest? Vielleicht noch ein paar liebe Worte für Frau und Kind. Entweder langweilt sich alles zu Tode, weil man sich nicht vorstellen kann, was wir hier tun. Ja, dass dieser Podcast nachher bei There I Fixed It verlinkt wird. Wir basteln uns mal eine lange Leiter. Ja, stimmt. Da kommen dann wieder Zuschauer, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun hat. Bescheuert muss man eigentlich sein, im Pottdustern, bei einer Scheißkälte, durch ein wirklich letztes Stück Wald hier zu laufen, um eine 6 Meter Leiter um 3,60 Meter mit einer anderen zu verlängern und das alles, um am Ende in so einer Plastikdose zu unterschreiben. Vier Leute haben heute abgesagt, die eigentlich in der Stadt mitzukommen. Hätte doch laufen können. Sobo, Sobo. Ja, der hätte uns aber auch nicht so viel genützt, der ist auch nicht so lang. Heute hätten wir NDR besser brauchen können. Oder Bullwinkel, der braucht nicht mal eine Leiter, um da hochzukommen. Bullwinkel hätte das. Ja. Jetzt darf ich nicht vergessen. Liebe Kinder, sowas bitte nicht nachmachen. Also nichts davon. Ja, genau. Ja, das hat schon was Jackass-mäßiges jetzt hier langsam. Das gebe ich auch, sich auch so. Ja, jetzt mal gucken, was auf meiner Leiter steht, von wegen Gewichte und so. Echt eine kluge Idee. So, was steht denn hier? Achtung! Stehen Sie nicht höher als 1 Meter vom oberen Ende der Leiter, da Sie sonst Ihr Gleichgewicht gefährden. Ja, super. 3, Tragfähigkeit bis 150 Kilo. 3,80 Meter maximale ausgezogene Länge. Auch ein GSE-CE-Zeichen. Das wurde bestimmt so getestet, mit zwei Leitern zusammengeknotet. Ja, dann würde ich sagen. Soll ich deiner Frau irgendwas Bestimmtes sagen, wenn du da hoch warst? Er hat's genommen wie ein Mann. Er hat nicht mal geschrien. So, oh mein Gott. Jetzt haben wir hier eine 3,60 Meter Teleskopleiter, die wirklich Gewicht hat. Stabilste Leiter von Welt. Ja. Das ist sie schon, ohne dass wir eine draufschneiden. Oh. So, und da müssten wir jetzt... Jetzt holen wir die andere Lok dazu und das Ganze erstmal... Ja. Ja, ich hab sie. Okay, du stehst drauf? Ja. Geil, beleuchtet von zwei Taschenlampen. Das hat ja wirklich... Also, das hätte weniger ein Podcast werden müssen als ein Film, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Sieht wirklich unheimlich aus. Unter dieser alten Eisenbahnbrücke. 3D-LED beleuchtet uns romantisch. Wir verlängern jetzt diese romantische 6-Meter-Leiter um 3,60 Meter. Ja, aber jetzt waren wir auch schon zweimal hier. Dann nervt der Cache natürlich auch. Achso, nee, du musst ja hierher. Wieso? Was? Nee, die muss doch andersrum. Achso, du willst die drehen? Also ich mache jetzt mal den Klugscheißer, weil ich werde nicht oben stehen, vermute ich. Ja, weil ich vermute, 110 Kilo oben zu halten sind irgendwie mit deinen 50 Kilo schwieriger, als wenn ich mit meinen 110 deine 50 halte. Oder wie würdest du das sehen? Das ist so, als wenn dein Töchterchen versuchen würde, uns beide zu halten. Achso, da muss ich zusagen, die ist 4 Jahre alt. Oder sie ist schon 5. Nicht, dass sie tödlich, beleidigt ist. So, jetzt haben wir hier merkwürdigste Konstruktionen. Ja, einfacher wird es, wenn die unten dran ist, sonst hast du das den Schwerpunkt oben. Wir müssen sowieso aufpassen, dass du da nirgendwo an die Zieher kommst, sonst fährt das Ding nämlich zusammen wie eine Ziehharmonika. Die Idee ist doch sowieso völlig bescheuert, aber wir machen es mal. Lass uns das erstmal zusammenschrabbeln und dann können wir immer noch gucken, wie doof das ist. So etwa, ne? Ja. Ja, und? Guck mal, was, du hast da locker 2 Meter Leiter mal eben unten dran gepappt. Der hier? Ja, aber die muss man nachher über den großen Hebel mit hochheben, die andere, die schwer ist. Ja. Das ist also beides Mist. Das sieht insgesamt, finde ich, ja spannend aus. Wie viele von den Bändern hast du? Zwei. Oh shit, das ist ein bisschen wenig. Achso, die sind ja lang. Ja, okay, weil 2 sollten hier oben und hier unten, ne? Naja, noch ist keiner hoch und runter gegangen, also noch gucken wir uns das erstmal an. Vielleicht war Kletterclash doch nicht das Klügste, was wir uns hätten aussuchen können. Meinst du, das reicht so? Kletterclash ist generell nicht klug. Was? Kletterclash ist doch generell nicht klug. Ja, mach dir mal Freunde. Hab ich schon. Ach, so langsam habe ich mich dran gewöhnt, ein paar Kletterclash mal zu machen. So schlimm finde ich es gar nicht mehr. Also schlimmer finde ich im Moment, ganz ehrlich, diese Mystery-Schwämme. Das ist Winter, die Leute haben Langeweile und gehen nicht mehr raus. Ja, kein Mensch will den Mist machen. Oh. Die Leute sind jetzt noch kaum länger als vorher. Wir müssen noch ein bisschen auseinanderfahren mit den anderen Elementen. Bist du dir sicher? Ja, was soll ich sagen? Dann schlug der Fehlerteufel zu. Das muss in der Tasche, muss ich tatsächlich auf die Taste gekommen sein, so dass der Rec-Level, der Aufnahmelevel, auf 0 langsam zurückgedreht wurde. Das heißt, der Ton wurde immer leiser und plötzlich war gar nichts mehr vom ganzen Rest vorhanden. Ist aber auch nicht so schlimm. Ist unser erster Podcast, Fehler gehören dazu. Und wir haben inklusive Handy, das dazwischen piepte. Und ach, wir haben eigentlich alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann. Als Selbstkritik ist mir nach dem Schneiden schon aufgefallen, wir müssen es noch ein bisschen mehr Richtung Podcast drehen, das heißt ein bisschen weniger allgemeines Geschwafel, bisschen mehr Podcast, bisschen mehr normale Themen, aber wie gesagt, es war die Nummer 1 und wir hoffen natürlich, dass es besser wird. Von daher hoffe ich, dass es wenigstens ein bisschen gefallen hat. Ja, was soll ich sagen? Gruß von uns beiden, der jetzt leider nicht original drauf ist, da er weg ist, aber wir grüßen beide und geht raus cashen. Bis dann.